Baby, hush.

Bevor die Liederwolken kommen, sind alle längst zu Haus. Alarmjob, ich hab keine Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Dreams of the other years, you and day after day and one desperate night after another, searching for you through the ice cold wind and looking for something, anything that might lead me to you, but not even the trace. Well, apart from the wild red sheep and water shoe. Hello, who is to tell me we're right now? Gina, quit living on dreams. Gina, life is not what it seems. Such a lonely little girl. Der 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Clever, einfach, Simplitel. Hol dir jetzt den Smartphone-Tarif von Simplitel zum Aktionspreis. Der Flat XM 1000 Plus für unglaubliche 14,95 im Monat. Aber nur für kurze Zeit. www.simplitel.de. Hallo, hier ist die Melli. Und es ist für die Jassi, die ich nirgends erreichen kann. Du warst jetzt ewig nimmer online. Ich mach mir echt Sorge. Bei WhatsApp hast du das letzte Mal vor 8 Minuten was geschrieben. Bei Skype ist es schon über eine Viertelstunde her und auf der Facebook warst du schon seit 8 Sekunden nicht angemeldet. Ich hab vor lauter Panik eine Gruppe gegründet. Jassi, schnurlos verschwunden. Ich hoffe, du meldest dich jetzt mal, sonst muss ich dann noch ganz altmodische SMS schreiben. Das hab ich damals meiner Mutter noch gemacht. Ado kann ich da auch gleich Brieftaub schicken. Mit Radio erreichen sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Kulthits und das Beste von heute. Radio Kiepenkerl. Der beste Mix. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make you sound. Tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say, got me 10 feet off.